Freude wie im Leid, die waren wir alle Zeit, die sind wir auch noch heut und werden immer in Wind und Sonnenschein Freunde fürs Leben sein. Ich war im Osten und Westen und suchte nur ein Herz, das gut ist zu mir und treu. Ich war in reichen Palästen, dort ist die Treue Scherz und geht so schnell vorbei. Freunde fürs Leben sind wie ein Diamant, den man vergeblich sucht im weiten Wüstensand. Findest du einen und er bleibt immer dein, kannst du nur glücklich sein. Leben in Freude wie im Leid, die waren wir alle Zeit, die sind wir auch noch heute und werden immer in Wind und Sonnenschein Freunde fürs Leben sein. Es waren viel schwere Stunden in Einsamkeit und Not und Hoffnung war kaum dabei. Da haben wir uns gefunden im frühen Morgenrot und blieben uns auch treu. Freunde fürs Leben, in Freude wie im Leid, die waren wir alle Zeit, die sind wir auch noch heute und werden immer in Wind und Sonnenschein Freunde fürs Leben sein.